اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور. Wir werden inshallah ta'ala über den besten Menschen nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach dem Propheten inshallah berichten. Es ist Siddiqu hadhihi al-Ummah. Das ist sozusagen, mit diesem Begriff ist er unter der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekannt. Siddiqu hadhihi al-Ummah, der wahrhaftigste dieser Gemeinschaft, der Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist der engste Freund von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist derjenige, der nie an unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gezweifelt hat. Es ist derjenige, der nach dem Motto lebte, wenn irgendwas über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet wurde oder wenn irgendwas unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sein Motto war: In kana Muhammadun qad qala dhalika faqad sadaq. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat oder berichtet hat, so hat er die Wahrheit gesprochen. Er ist derjenige, der in allen Kämpfen und an allen Schlachten mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei war. Er war wie der Schatten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war überall, wo unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war er mit ihm dabei. Er ist derjenige, über dem Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Das ist Surat al-Layl, Vers 17 bis 21. Doch davon ferngehalten wird der Gottesfürchtigste werden, der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern, und niemand hat bei ihm eine Gunst, die vergolten werden müsste. Er ist der Freund des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist einer der engsten Freunde von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sogar der engste Freund von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist derjenige oder einer der ersten Menschen, die an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben. Er ist der Erste, der mit ihm gebetet hat, und der Letzte, den unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Umma vorbeten gelassen und gesehen hat. Es ist Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ardah. Sein richtiger Name oder sein ganzer Name ist Abdullah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurashi al-Taymi Abu Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafah radiyallahu ta'ala anhu ardah. Seine Mutter ist Ummul Khair Salma bint Sakhr ibn Amir ibn Ammi Abih. Seine Mutter ist sozusagen die Cousine seines Vaters gewesen. Und der Name, den habe ich gerade erwähnt, Ummul Khair Salma bint Sakhr ibn Amir radiyallahu anha. Er ist geboren an einem Ort in Mekka namens Mina oder Muna. Den kennen die Hujjaj, also die Brüder, die auf der Pilgerfahrt waren, kennen diesen Ort. Subhanallah, auch der ist derjenige, dessen ganze Familie zum Islam übergetreten ist. Seine ganze Familie, Alhamdulillah, hat den Islam angenommen. Sein Vater, seine Mutter und seine Frauen und seine ganzen Kinder, möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit ihnen sein. Er hat 4 Frauen gehabt. 2 vor dem Islam und 2 nach dem Islam. Die vor dem Islam sind Qutayla bint Abdul Uzza, und die hat ihm 2 Kinder zur Welt gebracht, und das sind Abdullah ibn Abi Bakr und Asma dhatun nitaqain bint Abi Bakr radiyallahu anha wa ardaha. Und die zweite Frau hieß Ummu Ruman bint Amir radiyallahu anha, und die hat ihn zur Welt gebracht, عبد الرحمن ابن أبي بكر und عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. Und im Islam, also als nachdem er den Islam angenommen hat, hat er Asma bint Umays geheiratet, und die hat ihm zur Welt gebracht Muhammad, und Habiba bint Kharija bint Zayd, und die hat ihm zur Welt gebracht Umm Kulthum, nachdem er gestorben war, radiyallahu anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gab ihm den Spitznamen, sozusagen, Atiq. Und der kommt, oder der bedeutet ungefähr, derjenige, der geschützt ist. Vor was? Vor der Hölle. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie Aisha radiyallahu anha berichtet, eines Tages saß Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und dann kam Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaha rein. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm oder sprach zu ihm, Abshir, fa anta atiqullahi minan nar. Er sagte zu ihm, frohe Botschaft an dir, ja Abu Bakr. Du bist derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala aus der Hölle gerettet ist oder beschützt, also nicht in die Hölle reinkommt. Also dieser Spitzname kommt aus diesem Hadith, das heißt ungefähr geschützt oder derjenige, der gerettet ist vor der Hölle. Und seitdem wird er also mit diesen Spitznamen genannt. Dieser Sahabi radiyallahu anhu arda hat nie in seinem Leben Alkohol getrunken und hat nie einen Götzen angebetet. Und dazu wird zum Beispiel auch eine Geschichte erzählt, dass während der Jahiliyyah, also vor dem Islam, eines Tages er mit seinem Vater zusammen war. Und wie das bekannt ist, bei den Qurashiten, die hatten ihre Götzen alle zu Hause. Jede Familie hat ein paar Götzen gehabt, die aus Leim oder aus Erde gebaut sind oder manchmal sogar aus Datteln oder weiteres. Und er hat zu seinem Vater gesagt, ich habe Hunger. Da meinte sein Vater zu ihm, bete die Götzen an, dass sie dir Essen geben. Da hat er die Götzen angesehen und hat gesagt, gib mir zu essen. Und er bekam keine Antwort. Und hat denen weitere Fragen gestellt und er bekam von diesen Götzen keine Antwort. Und dann ist irgendwie ein Götze runtergefallen und kaputt gegangen. Und dann durch diese Vernunft und diese Logik, die Allah subhanahu wa ta'ala und auch diese Sauberkeit in seinem Herzen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, hat er verstanden, dass diese Götzen nicht keinen Nutzen und keinen Schaden richten können. Und somit hat er nie daran geglaubt. Er ist derjenige, wie gesagt, der an allen Schlachten mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilgenommen hat. Vor allem die großen Schlachten wie Badr, Ghazwat Badr und Ghazwat Uhud und Ghazwat Tabuk. Er ist derjenige, der bei den guten Taten immer versucht hat, als Erster da zu sein. Er hat zum Beispiel, als der Rasul sallallahu alaihi wasallam am Anfang seiner Da'wah-Zeit war, also zum Islam aufgerufen hat und die Sahaba sehr, sehr schwach waren und den Islam am Annehmen waren und versteckt waren sozusagen, hat er zum Beispiel Bilal radiyallahu anhu, während er gefoltert wurde von den Qurashiten in der Wüste mit dem Riesenstein auf seinem Bauch gepeitscht wurde, war er derjenige, der Bilal freigekauft hat und viele andere Diener hat dieser Sahabi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda freigekauft und für Allah subhanahu wa ta'ala dann frei laufen lassen. Er ist derjenige, der als allererster den Befehl dazu gegeben hat, als er Khalifa war der Muslime, als er der Herrscher war der Muslime, hat er den Befehl gegeben, dass der Koran gesammelt werden und in einem Buch gesammelt werden soll. Er ist derjenige, der fünf derjenigen, die schon, denen das Paradies, die zehn, bei uns ist ja bekannt, die zehn Gefährten, die mit denen der Paradies versprochen wurde oder die schon die Botschaft, die frohe Botschaft bekommen haben von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie ins Paradies kommen. Fünf von diesen zehn gehen alleine auf den Konto von diesem Sahabi, von Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Das heißt, fünf dieser zehn Sahaba sind durch Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda zum Islam gekommen. Und das sind Uthman radiyallahu anhu arda und Talha und Zubair und Sa'd. وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. Er ist derjenige, wie ich schon sagte, der mit diesem Namen bekannt ist in unserer Umma, in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinschaft von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, der Wahrhaftigste oder der Wahrhaftige. Denn in einem Hadith, den Bukhari überliefert von Anas ibn Malik رضي الله عنه وأرضاه, dass unser Prophet صلى الله عليه وسلم sagt in einem Hadith, صلى الله عليه وسلم, sagt in einem Hadith, eines Tages war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auf dem Berg Uhud. Stieg der auf den Berg von Uhud mit und dann bebte oder bewegte sich dieser Berg von Uhud. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Uthbut Uhud, halt still Uhud, sprach zu dem Berg, halt still, denn auf dich ist ein Prophet, ein Prophet, ein Wahrhaftiger und zwei Märtyrer. Wer war mit ihm drauf? Der Prophet ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Wahrhaftige ist Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Und die zwei Märtyrer sind Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah und Uthman ibn Affan radiyallahu anhum ajma'in. Er ist derjenige, wie ich schon am Anfang sagte, der, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, sofort geglaubt hat. Und wie wir wissen, die Dawa-Arbeit, wenn man jemanden zu etwas aufruft, vor allem zum Islam, zu dieser Religion aufruft, mit dem einen dauert das länger, mit dem anderen geht es schneller. Und wie ich schon sagte, bei Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ardah, hat er alles direkt unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt. Und das ist das, was ihn auch ausgemacht hat. Und dazu eine Geschichte, die zu erwähnen ist, ist, als Rasul sallallahu alaihi wasallam nach Jerusalem in einer Nacht, die Geschichte von Isra und Mi'raj, nach Jerusalem gebracht wurde und dann mit ihm in den Himmel gestiegen wurde, kamen und Rasul sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, diese Geschichte erzählt hat den Qurashiten, haben die Qurashiten gesagt, das ist die Chance, um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu vernichten. Weil das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Sache. Die können die Leute nicht glauben. Und das ist auch die Sache, mit der wir Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ardah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam losreißen können. Und das ist die Sache, womit wir seinen Glauben an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen wackeln können. Die sind zu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ardah gegangen und haben gesagt, ja Abu Bakr, hast du schon das neueste Gerücht gehört von deinem Freund, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, was? Sie sagten, er behauptet, dass er von Mekka in der Nacht mit ihm, dass er von Mekka nach Jerusalem gebracht wurde und von dort aus in den Himmel hochgestiegen ist. Abu Bakr radiallahu anhu ardah hat die angeguckt und hat gesagt, hat das Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gesagt? Sie sagten, ja, er behauptet das und das. Dann hat er gesagt, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, dann stimmt das. Das war der Motto von diesem Sahabi, von diesem Gefährten, radiallahu anhu ardah. Und in einem anderen Hadith, der bei Imam Muslim überliefert wird, sagt von Amr ibn al-As, radiallahu anhu ardah, er erzählt, dass er unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages gefragt hat und hat ihm gesagt, ja Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilayk, welche Menschen sind dir am liebsten? Oder welchen Menschen liebst du am meisten? Er sagte, Aisha radiallahu anha, seine Frau. Das ist wieder ein Schlag gegen diese Leute, die zum Beispiel Aisha radiallahu anha beleidigen und beschimpfen. Guckt mal, das ist die liebste Person, das ist die Person, die unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten liebt. Das ist aber jetzt nicht unser Thema, inshallah. Wir berichten über Abu Bakr radiallahu anha. Er sagte, wie gesagt, welchen Menschen liebst du am meisten? Er sagte, Aisha radiallahu anha. Er sagte, nein, von den Männern. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihr Vater. Und ihr Vater ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa ardah. Und an einem anderen Hadith sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der bei Tirmidhi überliefert wird, jeder hat uns einen Gefallen getan. Oder jeder hat für uns einen Gefallen getan. Und jedem haben wir sozusagen das zurückgezahlt, diesen Gefallen zurückgezahlt, außer Abu Bakr. Dem haben wir Allah überlassen. Allah wird dem diese Gefallen, inshallah, zurückzahlen. Also sinngemäß dieser Hadith übersetzt. Und keiner oder von keinem das Geld hat uns mehr genützt als das Geld von Abu Bakr radiallahu anhu. Und hätte oder würde ich einen engsten Khalil, das Wort ist schwer auf Deutsch zu übersetzen, einen engsten Freund nehmen, so würde ich Abu Bakr als engsten Freund nehmen, als Khalil nehmen. Aber ich bin Khalilullah. Mein engster Freund oder mein engster Partner ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt auch in einem Hadith, der bei Tirmidhi überliefert wird, dass er zu Abu Bakr eines Tages sprach und sagte, Anta sahibi ala al-hawd wa sahibi fil ghar. Du bist mein Freund in der Höhle gewesen und du bist auch mein Freund an der Quelle von Al-Kawthar, Al-Hawd. Und wie wir auch wissen, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh ist auch derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet auserwählt haben für die Reise von Mekka nach Al-Madina. Er hat die ganze Reise vorbereitet für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit seinem Besitz und mit seinem Geld. Hat er die ganze Reise vorbereitet für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat seinen Besitz und sein Geld und seine Familie und sich selbst geopfert für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und hat sich sozusagen in Schwierigkeiten gebracht und ins Risiko gebracht. Für wem? Für diese Religion und für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch eine sehr, sehr große ehrenhafte Auszeichnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet dich auswählen, auserwählen, um mit seinem Prophet von Mekka nach Al-Madina zu reisen. Und er und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er in Medina war und in der Moschee alle Toren oder alle Türen, weil damals gab es Türen von Wohnungen, die direkt in die Moschee sich geöffnet haben. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat alle Türen zugemacht oder schließen lassen, außer die Tür von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Und auch er ist derjenige, der versucht hat, immer zu streiten mit den Leuten, immer die Leute zu toppen in guten Taten. Er ist derjenige, der immer sein Geld und sein Besitz für den Islam und für diese Dawah geopfert hat. So zum Beispiel eines Tages, als er, und das sind die Sahaba, radhiyallahu ta'ala alayhim, die haben immer sich sozusagen versuchen, jeder hat versucht, den anderen zu toppen in diesen guten Taten. So zum Beispiel Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu mit Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu Spende aufgerufen hat, da kam Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, wie er diese Geschichte erzählt und hat gesagt, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu dieser Spende aufgerufen hat, kam es zu einem Zeitpunkt, wo ich alhamdulillah guten Besitz hatte. Und da habe ich gesagt, heute überholt mich nicht Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Heute werde ich besser sein als Abu Bakr. Und ich nahm den halben Besitz von mir und kam zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte Umar ibn al-Khattab, was hast du hinterlassen? Oder was hast du deiner Familie hinterlassen? Er hat gesagt, meinen halben Besitz. Den halben habe ich mitgebracht und den halben Besitz habe ich zu Hause gelassen. Dann fragte er Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ardah, was hast du deiner Familie hinterlassen? Er sagte, ich habe ihnen Allah und seinen Propheten hinterlassen. Yani er hat seinen ganzen Besitz mitgebracht. Und dann hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu schön gesagt, dass er dann nach diesem Vorfall gesagt hat, ich werde nie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu toppen können. Das ist eine Geschichte von vielen oder von mehreren über diesen Propheten, über diesen Gefährten radiallahu anhu arda. Liebe Geschwister, es sind sehr, sehr viele Geschichten über diesen Menschen, über diesen Sahabi radiallahu anhu arda. Wir versuchen inshallah ta'ala sozusagen die schönsten oder die außergewöhnlichsten Sachen inshallah in dieser Eile inshallah zu erwähnen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch zu ihm eines Tages auch gesprochen in einem Hadith und sagte zu dem, Abshir fil Jannah wa anta fi hadhihi dunya. Frohe Botschaft dir mit dem Paradies und du bist in diesem Leben und du bist im Diesseits. Und auch er ist auch derjenige, der von allen Toren sozusagen gerufen wird ins Paradies. Und dazu wird also überliefert bei Al-Bukhari, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ungefähr sinngemäß übersetzt, dieser Hadith, dass derjenige, der zum Beispiel viel betet, wird aufgerufen oder wird gerufen von dem Tor der Betenden, Bab al-Salah. Derjenige, der gekämpft hat, Fisabilillah, wird von dem Tor Bab al-Jihad gerufen. Derjenige, der viel gespendet hat, wird von Bab al-Sadaqa gerufen. Derjenige, der viel gefastet hat, wird vom Bab al-Siyam gerufen oder Bab al-Rayyan gerufen oder Bab al-Rayyan gerufen. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam war sozusagen diese Sache den Sahaba, den Gefährten am Erzählen, und dann guckt euch diesen Sahabi an. Abu Bakr al-Siddiq, der immer die höchsten Stufen haben will, fragt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, gibt es jemanden, der auch von allen diesen Toren gerufen wird? Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Arju an takuna minhum. Ich hoffe, du bist einer von denen, die von allen Toren gerufen werden. In einer anderen Überlieferung von Ibn Hibban sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wa anta minhum. Du bist derjenige, der von allen Toren gerufen wird. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt auch in einem Hadith, der bei Sahih Muslim überliefert wird, und das zeigt uns auch wiederum wieder diesen Wert, den dieser Sahabi, dieser Gefährte in unserer Religion, in unserer Gemeinschaft hat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eines Tages kam zu seinen Gefährten und fragte sie: Man asbaha minkum al-yawma sa'ima? Wer von euch ist heute fastend? Da sagte Abu Bakr radiallahu anhu: Ana ya Rasulallah. Ich, o Prophet. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man at'ama minkum al-yawma miskina? Wer hat von euch heute einen Armen zu essen gegeben oder gespendet für einen Armen? Dann sagt Rasulullah, dann sagt Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu: Ana ya Rasulallah. Ich, o Prophet. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man tabi'a minkum al-yawma janaza? Wer ist heute hinter einer Beerdigung gegangen? Oder wer hat an einer Beerdigung teilgenommen? Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann sagt Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu wa arda: Ana ya Rasulallah. Ich, o Prophet. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wer hat von euch heute einen Kranken besucht? Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann sagte Abu Bakr radiallahu anhu wa arda: Ich, o Prophet. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Mashtama'na fi mri'in illa dakhala al-Jannah. Wenn diese vier Sachen an einem Tag einer Person macht, der gehört zu den Paradiesbewohnern. Subhanallah, guckt euch mal diese Anstrengungen an, um das Paradies zu bekommen. Hat jemand von uns mal sich einen Tag vorgenommen, diese vier Sachen, die eigentlich sehr, sehr einfach sind, mal zu machen, um von den Paradiesbewohnern inshallah sein zu dürfen? Das zeigt uns, wie diese Sahaba sich gegenseitig sozusagen aufgepusht haben in guten Taten. Wie einer besser als der andere sein möchte, nicht mit Besitz und Geld und Autos und so weiter, sondern in guten Taten für das Jenseits. Und das zeigt, diese zwei Größen im Islam, die zwei besten Menschen nach dem Propheten, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu arda und Umar al-Khattab radiallahu anhu. Es gibt sehr, sehr viele Geschichten über diese zwei, wie sie versuchen oder wie sie wetteifern in diesen guten Taten. Diese Geschichte zeigt auch die Barmherzigkeit, die diese Menschen in ihren Herzen besaßen. Abu Bakr radiallahu anhu war zu diesem Zeitpunkt Herrscher der Muslime. Einer der Könige sozusagen, mit Macht und Besitz. Und das hat ihn nicht davor gehalten oder das hat ihn nicht zurück oder davon gehalten, weiterhin so gute Taten zu tun, die in unseren Augen sozusagen, weiß ich nicht, von seinem Wert sozusagen heute runter machen würden. Ein König, ein Herrscher der Muslime, der solche Taten oder der sozusagen in den Augen der Menschen heutzutage so tief sinkt, um so eine Tat zu machen. Die Geschichte handelt von Umar al-Khattab radiallahu anhu und Abu Bakr. Umar al-Khattab radiallahu anhu ging, wie gesagt, immer raus in der Umgebung von Medina. Und das ist nicht, wir müssen uns das so ein bisschen auch bildlich vorstellen. Das ist nicht wie heute, er steigt in seinem BMW ein und fährt kurz dahin oder fliegt kurz dahin oder wie auch immer, wie Herrscher heutzutage sind, oder lässt sich fahren. Er geht zu Fuß oder auf einem Reittier mehrere Kilometer außerhalb von Medina raus, ja, um den Haushalt von einer älteren Frau, einer älteren blinden Frau zu machen. Das heißt, ihre Wäsche zu machen, für sie das Essen zu kochen, ihre Wohnung aufzuräumen, Schmutz und so weiter zu machen. Und wer ist das? Das ist Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda. Einer der Minister sozusagen, oder so, man kann sogar sagen, die rechte Hand von dem Herrscher der Muslime, von Abu Bakr radiallahu anhu. Aber das Außergewöhnliche oder das Krass, was krass ist, ist, dass immer wenn er dahin gekommen ist, fand er alles fertig. Alles blitzsauber. Und dann hat er sich gedacht, ich will wissen, wer diese Person ist, die besser als ich ist. Die immer vor mir da ist. Die mir sozusagen diesen Ajr wegnimmt. Dann hat er sich versteckt auf dem Weg und geguckt, wer diese Person ist. Stellt euch vor, wer diese Person ist. Es ist der Khalifa der Muslime, der Herrscher der Muslime zu seiner Zeit. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ardah. Er ist ihm hinterhergelaufen und bis er zu dieser Wohnung ankam von dieser Frau und bis er gesehen hat, wie, er hat eine Frau gefragt, er hat die Frau gefragt, als er die Wohnung immer blitzsauber gefunden hat, hat er die Frau gefragt, wer macht das? Dann hat die gesagt, ein Mann kommt immer und kocht mir mein Essen, macht meine Wohnung sauber, macht meine Wäsche und geht wieder. Und hier, liebe Geschwister, wir können so viele Lektionen und so viele Sachen aus diesen Geschichten lernen. Erste Sache, Aufrichtigkeit. Was in unserer Arbeit heutzutage fehlt, wal'iyadu billah. Und deswegen haben wir keinen Erfolg. Guckt euch mal diesen Khalifa der Muslime an, dem das Paradies versprochen ist. Und trotzdem macht er solche Taten. Guckt euch mal diesen Tawadu an. Yani, er holt seinen Nefs, er bearbeitet seinen Nefs, bringt sich so runter. Du bist Khalifa der Muslime. So anerkannt, du hast so eine große Anerkennung, so einen hohen Stellenwert bei den Muslimen. Aber nein, du trainierst deine Nefs und bringst sie so tief runter, dass du rausgehst, die Wohnung sauber machst von einer älteren Frau und einer blinden Frau, die dich nicht sieht. Einer von uns, wenn er heute irgendwas macht, muss das mit Publicity und Werbung und Show und so weiter, walayyadu billah, wenn er einen Cent vielleicht für Sabilillah gibt. Er sagt nicht mal, ich bin Abu Bakr, zu dieser Frau. Macht die Sachen und geht wieder weg. Umar fragt die, wer ist dieser Mann? Allahu alam, ich weiß nicht. Der macht seine Sachen und geht direkt wieder weg. Und dann wollte Umar wissen, wie ich schon sagte, wer dieser Mann ist. Hat sich versteckt und gesehen, dass es Abu Bakr radiallahu anhu anhu ist. Das sind die Sahaba. Das sind die besten Menschen. Das sind diejenigen, die wir uns als Vorbilder nehmen müssen. Das sind diejenigen, von deren Geschichten wir Lehren ziehen müssen. Und das sind diejenigen, wie ich schon sagte, die wir nacheifern sollen. Und wenn wir dies tun, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, glaub mir, liebe Geschwister, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zeit von dieser schlechten Situation in einer besseren Situation inshallah ta'ala umändern. Und dazu zitiere ich eine Aussage von Imam Malik radiallahu anhu ardah, indem er sagt, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Und wenn wir die nacheifern und das machen, was unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat und uns vorgelebt hat und wie er das unsere Sahaba radiallahu ta'ala alaihim erklärt hat und wie die es uns vorgelebt haben, wenn wir das genauso machen wie die, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns wieder in einer besseren Situation, in einer besseren Lage, inshallah, subhanahu wa ta'ala, umändern. Kommen wir, inshallah ta'ala, jetzt zu einer Situation, zu einer Sache, die eine sehr, sehr große Sache in unserer Religion ist. Die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Religion vor das Untergehen sozusagen oder vor der Vernichtung mit zwei Leuten gerettet. Der erste ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Und der zweite, Imam Ahmed radiallahu anhu arda. Wir reden jetzt über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, als sein engster Freund und sein Prophet und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam krank war und im Bett lag und die Sache sich dann verschlimmert hat, dass Rasulullah sallallahu alaihi liegend im Bett lag, krank und nicht mehr aufstehen konnte, sozusagen im Sterben lag, hat er sozusagen die Aufgaben von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi mit dem Befehl von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi übernommen. So zum Beispiel die wichtigste Aufgabe ist das Vorbeten mit der Gemeinschaft, mit der Umma, mit den Muslimen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala, den Allah subhanahu wa ta'ala für ihn festgelegt hat, dass er sterben soll, kam er das letzte Mal noch raus, zu dem Gebet raus und sah, wie Abu Bakr radiallahu anhu ardah mit der Umma vorgebetet hat. Und hat ein leichtes, sozusagen, Lachen auf dem Gesicht gehabt, das seine Zufriedenheit übermittelt hat. Und dann ging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wieder in seinem Bett zurück. Und die Trunkenheit des Todes kamen. Die Schmerzen wurden stärker. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kämpfte sozusagen mit dem Tod, bis Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele zu sich nahm. Und dann kam die große Fitne. Das ist keine normale Sache. Die Leute haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr geliebt als alles. Als ihren Besitz, als ihre Väter, als ihre Mütter, als ihre Kinder, als sich selbst. Die Liebe zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr, sehr groß. Und deswegen war das ein Schock für die Gefährten. Als die Nachricht rauskam, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, drehten sozusagen die Leute durch. Die waren in einem Schockzustand, der unbeschreiblich ist. Der eine ist runtergefallen. Seine Beine konnten ihn nicht mehr tragen. Der eine fällt in Ohnmacht um. Der eine wird stumm, bewegt die Zunge, aber kriegt kein Wort mehr raus. Umar ibn Khattab, radiallahu anh, der starke, mächtige Typ, vor dem die Leute Angst haben, geriet in einem Schockzustand, in einer Situation, wo er dann sagt, inna rijalan min al-munafiqin, es gibt Heuchler, die sagen, dass der Prophet gestorben ist. Und der ist nicht gestorben, ihm ist nur passiert, was Musa a.s. auch passiert ist, der ist nur, trifft sich nur mit seinem Schöpfer und kommt wieder zurück. Schockzustand. Und hat dann auch noch gesagt, wer sagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam tot ist, den werde ich mit meinem Schwert köpfen. Nur einer. Und das ist eine Auswahl. Nur einen hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Situation gefestigt. Und das ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Als er das hörte, kam er mit starken Schritten von seiner Wohnung zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er kam, ging durch die Menschenmenge durch und sagte, ging in den Raum, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lag, kniete sich auf seine Knie hin, nahm das Tuch von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam übers Gesicht weg, küsste ihn auf die Stirn und sagte, Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulallah. Gütig oder angenehm bist du lebend und tot, o Prophet. أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. Den Tod, den Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat für dich oder festgelegt hat für dich, den hast du gekostet. Und ab heute wirst du inshallah, wirst du keine Schmerzen mehr spüren. Und in einem anderen Hadith, den Sheikh al-Albani rahimahullah für Hassan erklärt, sagte Abu Bakr radiallahu anhu, wa nabiyyah, wa nabiyyah, wa nabiyyah, wa safiyyah, wa khalilah. O mein Prophet, o mein Auserwählter, o mein engster Freund. Und dann ging er raus zu den versammelten Menschen, die draußen standen, und sagte zu Umar, der ausgetickt ist, der am Rumschreien war, und sagte zu dem: Bleib ruhig oder sei ruhig, ja Umar. Und dann sagte er zu den Menschen: Eyyuhan nas, o ihr Menschen, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wer Muhammad angebetet hat, so Muhammad ist tot. Und wer Allah, wer seinen Schöpfer angebetet hat, so Allah ist, Allah lebt und stirbt nie. Und dann las er aus dem Koran den Vers: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَعْقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Sinngemäß übersetzt: Und Muhammad ist nur ein Prophet, wie die Propheten vor ihm. So, wenn er stirbt oder getötet wird, kehrt ihr dann den Rücken? Und wer dann den Rücken kehrt, der wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht schaden und Allah wird die Dankbaren belohnen. Sinngemäß dieser Vers übersetzt. Liebe Geschwister, als die Sahaba diesen Vers hörten, das hat ihnen noch das Letzte sozusagen gegeben. Weil in dem Moment derjenige, der noch nicht damit klargekommen ist, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ihr Führer, der Prophet, der Kontakt zwischen Himmel und Erde sozusagen, derjenige, der die Offenbarungen bekommen hat, der beste Mensch auf Erden, ihr Vorbild, den sie am meisten geliebt haben, der damit noch nicht klargekommen war, dass er tot ist, dem ist das mit diesem Vers, den Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh gelesen hat, klar geworden. So sieht man zum Beispiel die großen Sahaba. Uthman wird stumm. Ali ibn Abi Talib fällt runter und seine Beine können ihn nicht mehr tragen, fällt in Ohnmacht. Und andere Reaktionen der Sahaba. Umar al-Khattab, der starke Mann, der Leuten sozusagen zusammenschlagen kann und der starke Typ, vor dem die Leute Angst haben. Als er diesen Vers hörte, sagt er: Als ich diesen Vers gehört habe, war das so, als ob ich ihn das erste Mal gehört habe. Als ob er gerade offenbart wurde. Und er fiel auch runter. Seine Beine konnten ihn nicht mehr tragen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, so, wie ich schon sagte, festigte wen und yani, wählte diesen Sahabi radiallahu anhu arda, Abu Bakr radiallahu anhu arda, für diese riesen und großen Aufgabe und vor dieser gewaltigen Aufgabe wählte er ihn aus und festigte ihn. Danach wurde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ich erzähle das inshallah jetzt grob, wurde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beerdigt und dann musste, wie kann das sein? Die Umma hat jetzt ihren großen Herrscher verloren. Ihren großen Führer verloren. Die Umma braucht jetzt einen Führer. Sonst ist die Umma verloren. Die Sahaba, Umar al-Khattab radiallahu anhu arda, also die Ansar, sammelten sich und die Diskussion fing an. Wer soll die Umma führen? Wer soll jetzt der Nachfolger von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein? Dann schnappte sich Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Ubaida und Umar al-Khattab radiallahu anhu, schnappte er sich die beiden und ging zu den Ansar in einem Ort namens Bani Saqif. Und dann fing die Diskussion an, wer soll der Nachfolger sein von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann kamen Vorschläge, einer von Ansar, also von den Medina-Bewohnern, und einer von den Muhajirin, von den Auswanderern von Mekka. Und das würde den Islam kaputt machen. Es kann nicht sein, in einem Staat zwei Führer. Die Diskussionen gehen weiter und Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, festigte wiederum hier unseren Sahabi radiallahu anhu, Abu Bakr. Und er schlug Abu Ubaida radiallahu anhu vor. Und das zeigt wieder die Aufrichtigkeit, die diese Leute besaßen. Er hat nicht gesagt, hört mal zu, ich bin der beste Freund von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich muss hier die Sache übernehmen, ich muss der Herrscher werden und so weiter. Nein. Herrscher werden und so weiter. Nein. Er hat gesagt, ja, Johannes, ich schlage euch zwei beste Leute von euch vor. Hier ist Aminu hadihil Ummah, Abu Ubaidah, der vertrauensvollste dieser Ummah, Abu Ubaidah, und hier ist Umar al-Khattab. Sucht euch einen von denen aus. Und dann sehen wir, die Aufrichtigkeit, die diese Leute besaßen, direkt sprachen diese zwei, Wallahi, es gibt keinen besseren wie dich, der diese Aufgabe übernimmt. Und haben ihn direkt den Eid gesprochen. Und dadurch haben dann die ganzen Sahaba auch Abu Bakr radiallahu anhu ardah, yani den Eid zugesprochen und al-Bay'ah gemacht. Und somit ist er der Khalifa und der Nachfolger von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geworden und der Herrscher der Muslime nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat die Aufgabe mit voller Verantwortung gemeistert und mit voller Aufrichtigkeit und mit voller Gottesfürchtigkeit die Aufgabe gemeistert, sodass Allah subhanahu wa ta'ala die Umma in so einer sehr, sehr geringen Zeit zu Weltherrschern gemacht hat. Durch diese Aufrichtigkeit, durch diese Ehrlichkeit, durch diese Gottesfürchtigkeit, durch diese Arbeit, die sie geleistet haben für diese Religion. Und hierzu erzählen wir inshallah ta'ala vor allem zwei wichtige Sachen, die während seiner Khalifa-Zeit passiert sind. Es gibt so sehr, sehr viel zu erzählen, aber das sind für mich so die heftigsten Sachen sozusagen. Als er diese Verantwortung übernommen hat, diese Verantwortung der Muslime übernommen hat, wir wissen, politisch gesehen, der höchste Führer ist gestorben. Das heißt, der Staat in Medina, der Staat der Muslime, befindet sich gerade in einem sehr, sehr, sehr großen Schwachpunkt. Und die Leute, die Feinde, sind ja nicht blöd und sind ja nicht dumm. Und die wollen ja jede Chance ausnutzen, um den Islam zu vernichten. Und wie wir wissen auch aus der Geschichte, sind ja Leute dann aus dem Islam sozusagen zurückgetreten mit dem Tod von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die sogenannten Murtaddin, diejenigen, die zurückgetreten sind. Von denen sind ja manche dann sozusagen, manche haben behauptet, dass sie neue Propheten sind, wie Abu Muslim al-Kadhab und so weiter und so weiter. Aber vor allem Leute aus dem Medina, die zum Beispiel, oder außerhalb, die zum Beispiel keine Zakah mehr geben wollten. Und Abu Bakr radiallahu anhu, der sogenannte smarte Typ, der immer sehr, sehr barmherzig ist mit den Leuten und der dafür auch sehr, sehr bekannt ist. Weil aus den Geschichten sozusagen entnehmen wir, Umar al-Khattab radiallahu anhu ist derjenige, der hart ist und stark und so weiter. Abu Bakr radiallahu anhu ist derjenige, der lieb ist und so weiter. Der lieb ist, aber wenn es um Wahrheit geht, wenn es um richtig oder falsch geht, wenn es um Religion geht, kannte er kein Pardon. Diese Leute, die zurückgetreten sind vom Islam und ausgetreten sind vom Islam, diese Leute, die die Zakah nicht mehr geben wollten, den hat dieser Sahabi radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala hat den so stark gemacht und gefestigt, er hat denen den Krieg erklärt. Da kommt einer, der Großsahaba wie Umar al-Khattab radiallahu anhu, zu ihm und sagt ihm, Ya Abu Bakr, kayfa tuqatilu man qala la ilaha illallah? Wie kannst du jemanden bekämpfen, der La ilaha illallah sagt? Dann packt ihn Umar, Abu Bakr radiallahu anhu, packt Umar. Hier, das ist die Stärke des Glaubens. Packt ihn und sagt ihn, Ya Umar, Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah. Wallahi, ich bekämpfe diejenigen, die zwischen das Gebet und der Zakah unterscheiden. Wallahi, wenn sie mir eine ganz kleine Sache, ein Seil, mit dem ein Kamel gehalten wird, der das Zakah ist, wenn sie das nicht rausrücken, werde ich sie dafür bekämpfen. Und noch andere starke Aussagen, die er hier gebracht hat. Das ging ja auch um Argumente. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte zu ihm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Mir wurde befohlen, die Leute zu bekämpfen, bis sie la ilaha illallah sagen. Und diese Leute sagen la ilaha illallah, wie kannst du sie bekämpfen? Da sagte Umar Abu Bakr radiallahu anhu ardah, derjenige, der Wissen hat, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala das richtige Verständnis dieser Religion gegeben hat. Er sagte zu dem, mach dem Hadith zu Ende. Hatta yaqulu la ilaha illallah. فَإِنْ قَالُوهَا عَصَوْا مِنِّي أَمْوَالَهُمْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Nur mit ihrem Recht. Und er sagte, und einer ihrer Rechte ist das Zakah. Deswegen müssen die Leute Zakah geben. Und dann hat Umar Abu Bakr radiallahu anhu ardah diese Leute bekämpft und sozusagen dadurch wurde dann der Islam auch dann stark. Die zweite Geschichte, die zeigt, das große Befolgen oder wie wichtig das war für Abu Bakr radiallahu anhu, das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Kleinigkeit. So, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bevor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, hatte er eine Armee mit der Leitung von Usama ibn Zayd radiallahu anhu ardah gemacht, die in den Norden musste, um eine Gruppe da zu bekämpfen, die Muslime bedrohte. Als Abu Bakr radiallahu anhu die Verantwortung oder die Führung übernommen hat, hat er gesagt, dass diese Truppe rausgehen muss, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diesen Befehl ausgesprochen hat. Und dieser Befehl von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam muss durchgeführt werden. Umar ibn Khattab und viele Sahaba kommen zu ihm und sagen denen, das geht nicht. Du musst diese Truppe hier lassen, wir sind nicht stark genug, wir können angegriffen werden von außerhalb. Wir haben innerhalb auch Probleme mit diesen Leuten, die aus dem Islam austreten. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anh, nein, Wallahi, ich werde diesen Befehl von dem Propheten, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, diesen Befehl werde ich ausüben und werde ich erfüllen. Dann sagt Umar ibn Khattab radiallahu anh, okay, wenn du schwur bist und du das unbedingt ausführen willst, dann wenigstens mach einen anderen Führer, einen erfahrenen, älteren Führer. Usama ibn Zayd war zu diesem Zeitpunkt 17, 18 Jahre alt. Dann packt er wieder Umar und sagt ihm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat den als Führer auserwählt und du willst einen anderen nehmen? Und hat den rausgeschickt. Das zeigt uns, wie genau Abu Bakr radiallahu anhu ardah den Befehlen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist. Das sind nur zwei Geschichten, sozusagen, die ich erwähnt habe, während seiner Verantwortung über die Muslime. Und er ging auch, als er diese Truppe rausgelassen oder rausgeschickt hat, ging er zu Fuß und verabschiedete diese Gruppe. Und Usama ibn Zayd radiallahu anhu war auf seinem Reittier. Und er sagte, das ist auch ein Benehmen, den die Muslime leider nicht mehr haben. Er sagte zu Abu Bakr radiallahu anhu, lass mich runterkommen von meinem Reittier und du sollst dich hinsetzen und ich gehe zu Fuß. Aus Respekt vor Abu Bakr radiallahu anhu arda. Abu Bakr, der Gottesfürchtige, derjenige, der Tawadu hat, sagte zu dem, Wallahi, du bleibst da oben sitzen und ich gehe zu Fuß. Ich will auch ein bisschen Sand verstreuen, fi sabilillah, mit meinen Füßen. Das zeigt, wie diese Leute gottesfürchtig waren, wie diese Leute ehrenhaft waren, wie diese Leute rechtschaffen waren und wie diese Leute sich und ihr Leben und ihre Zeit und alles für den Islam geopfert haben. Als er gestorben ist, Subhanallah, der ist genau an demselben Tag wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben. Und das zeigt, Subhanallah, das ist die Liebe. Das ist die Liebe zu der Person. Und deswegen, wenn man mit Aufrichtigkeit, wenn man mit Aufrichtigkeit den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, dann wird man inshallah ta'ala auch ihn zu sehen bekommen Yawm al-Qiyamah und mit ihm zusammen sein inshallah Yawm al-Qiyamah. Deswegen sagte ein Sahabi zu dem Propheten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, einem Hadith, ungefähr sinngemäß übersetzt, er kam zum Propheten, dieser Sahabi kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulullah, was mache ich, um mit dir zusammen, oder wie komme ich ins Paradies? Er sagte, was hast du vorbereitet für das Paradies? Dann sagte dieser Sahabi radiallahu anhu arda, nichts. Das heißt nicht, dass er nichts gemacht hat oder nicht gebetet hat oder nicht so. Das ist nur ein Tawadu vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Außer, dass ich den Propheten, Allah und seinen Propheten liebe. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Al-Mar'u ma'a man ahab. Die Person wird Yawm al-Qiyamah mit dem zusammen sein, mit der Person zusammen sein, die er liebt. Dieser Abu Bakr radiallahu anhu, als er im Sterbebett lag, und in der Geschichte wird erzählt, dass er krank geworden ist, weil er geduscht hat, in einem kalten Tag geduscht hat und dann sozusagen erkältet worden ist und dann 25 Tage im Bett lag mit sehr, sehr hohem Fieber. Und das war sozusagen der Grund für seinen Tod. Und als er dann gestorben ist, sagte er zu seiner, also im Sterben, sagte er zu seiner Tochter, wenn ich sterbe, dann beerdigt mich so schnell wie möglich, denn ich will schnellstmöglich zu meinem Freund, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich will schnellstmöglich mit ihm zusammen sein. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda sagte danach zu Abu Bakr radiallahu anhu arda, sagte, du hast die Verantwortung für uns noch schwieriger gemacht, für diejenigen, die nach dir kommen, noch schwieriger gemacht, weil er die Verantwortung mit Bravour sozusagen gemeistert hat, mit richtiger Gottesfürchtigkeit und mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit das gemacht hat und somit sozusagen für die Nachfolgenden, die nach ihm kommen, sozusagen schwer gemacht hat. Nur Allah subhanahu wa ta'ala uns aus diesen Geschichten inshallah ta'ala Lehren ziehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah diese Sachen inshallah in Taten umsetzen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam zusammen mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und in seinen Gefährten in Paradies zusammenbringen. Hada wa ma kana min sawabin fa min Allahi wahdah wa ma kana min khata'in aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara' wa a'udhu billahi an udhakkirakum bihi wa ansah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور، اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور. متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور، أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور، أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير، أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير، أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور، أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير، أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور. دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور، فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور. متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور، وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور. متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور، وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور. أنت الهمام، أنت الهمام.